Die Atmosphäre ist eisig. In Ankara zeigte das Thermometer am Morgen Minustemperaturen. Ob die Gespräche zwischen Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin und dem US-Sicherheitsberater John Bolton im Präsidialpalast genauso eisig waren, ist nicht bekannt. Ein wichtiges Thema dürfte die Kurdenmiliz YPG in Syrien gewesen sein. Die USA verlangen von der Türkei eine Garantie für ihre Sicherheit, denn die YPG ist für sie ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen den IS. Für die Türkei ist die Kurdenmiliz aber eine Terrororganisation, die es zu bekämpfen gilt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der bei dem Treffen selbst nicht dabei war, kritisierte Boltons Forderung nach Garantien zum Schutz der syrischen Kurden. Vor Abgeordneten der AKP sagte er heute: Bolton'un Israel'den verdiği mesajı. Es ist unmöglich, Boltons Botschaft aus Israel zu schlucken oder zu akzeptieren. Die Lüge, die Türkei habe in Syrien die Kurden im Visier, ist eine der niederträchtigsten, ruchlosesten und gemeinsten Lügen überhaupt. Bolton hatte am Sonntag den Abzug der US-Truppen aus Syrien von Garantien für die Sicherheit ihrer kurdischen Verbündeten abhängig gemacht. Doch Erdogan zeigt den USA die kalte Schulter. Er plant weiterhin eine militärische Offensive in Syrien. Erst heute bekräftigte er in seiner Rede: Wir sind entschlossen, gegen Terrororganisationen wie PYD und YPG entsprechende Schritte zu unternehmen. Sehr bald schon werden wir in Aktion treten, um diese Terrororganisationen in Syrien handlungsunfähig zu machen. Der MHP-Vorsitzende Devlet Bahçeli sieht in dem Abzug der US-Truppen die passende Gelegenheit für die Türkei. Die Türkei muss und sollte in den Norden Syriens östlich des Euphrats vordringen, um dort Gerechtigkeit, Recht und Sicherheit der Zivilbevölkerung wiederherzustellen. Wir können uns nicht darum kümmern, was andere sagen. Es gibt gerade eine goldene Gelegenheit, um PKK und YPG auszurotten. Bei den Gesprächen in Ankara dürfte es auch um die Frage gegangen sein, wie es mit dem Abzug der US-Truppen in Syrien weitergeht und welche Rolle die Türkei dann dort spielen wird. In einem Gastbeitrag für die New York Times schrieb der türkische Präsident gestern noch: US-Präsident Donald Trump hat die richtige Entscheidung getroffen. Allerdings muss der Truppenabzug in Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern über die Bühne gehen, um die Interessen der USA, der internationalen Staatengemeinschaft und des syrischen Volkes zu wahren. Ob und wie das weitere Vorgehen der Partner in Syrien über die Bühne geht, ist offen. Nach knapp 2 Stunden war das Gespräch in Ankara beendet. Ein US-Sprecher signalisierte wenig später, die Parteien hätten noch keinen Kompromiss gefunden, doch man hätte über die wichtigen Themen gesprochen. Wann für diese Themen aber Lösungen gefunden werden, ist weiter unklar. Vielleicht werden die Parteien im Lauf des Tages konkreter, wenn die US-Delegation auf den türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar trifft.